Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Frequency mit Christian Grasse am Mikrofon und einer Stunde feinster Netzmusik. In dieser mittlerweile 60. Ausgabe der Sendung wird's entspannt, loungig und beatlastig. Das gilt zumindest für die ersten paar Stücke, die ich euch nun ans Herz legen will. Später wird's dann etwas poppiger und elektronischer und enden wird's heute mit krachigen Gitarren, aber dazu dann später mehr. Los geht's mit dem Netlabel Dusted Wax Kingdom. Das hat mal wieder, muss man sagen, angestaubte Jazzplatten mit frischen Hip-Hop-Beats versehen bzw. versehen lassen. Hier gleich zwei aktuelle Beispiele von Deep aus Holland und Vintage Beats aus den USA. Thank you. Jazz Cats von Vintage Beats, die aktuelle Veröffentlichung vom Netlabel Dusted Wax Kingdom. Das kann mittlerweile 167 Alben und EPs im Release-Katalog vorweisen. Die aktuellste Platte kommt dabei von dem eben gehörten Vintage Beats, beziehungsweise Jeremy Wood, so heißt der amerikanische Produzent im echten Leben. Im Juni erschien seine Debüt-LP, Saturday Night heißt die, und nun schiebt er eine EP nach. L.A. Comet heißt sie, und dazu schreibt Dusted Wax: "The release is a wonderful mixture of deep basslines, delightful crispy jazzy samples and bouncing boom-bap rhythms." Und diese Beschreibung passt eigentlich auf sehr viele Veröffentlichungen des Labels, zum Beispiel auch auf diese hier. Wir hören Day Spirit mit Seven Kites. Anitech, ein Musiker und Produzent aus den USA mit einem Ständchen vom Dach. So heißt zumindest dieser Titel, Rooftop Serenade. Zu finden ist der Track auf der Calm and Collect Volume 3 EP. Chill Trip Hop, Magical Ambient Sounds and Skillful Scratches, also die Einordnung des bulgarischen Netlabels Dusted Wax Kingdom. Und mit Musik aus dem staubigen Königreich geht's auch direkt weiter. Shut the Funk Up heißt dieser Track. Inner Eiffel ist das mit dem Opener seiner aktuellen Moving On EP. 9 Stücke sind drauf und allesamt stehen, genauso wie die 2 Vorgänger-Releases des Briten frei im Netz bei Dusted Wax Kingdom. Wer will, kann diese EP auch auf CD ergattern. Eine limitierte Auflage vertreibt Inner Eiffel auf seiner Webseite. Links zum Download und zur CD-Version findet ihr im Blog zur Sendung und das gibt's unter radiofrequency.net. Frequency natürlich mit 2 E. Dort könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt, oder euch durchs Podcast-Archiv klicken und hören. In den mittlerweile 60 Sendungen hat sich da ja schon einiges angesammelt. Ich glaube, das dürften so knapp 1000 Songs sein. Und hier kommt auch noch einer dazu, und zwar Euphoria von Naked House, einem stark von Brian Eno inspirierten Künstler aus Ontario, USA. Thank you. Musik aus Japan von einem japanischen Netlabel. Enkia mit dem Stück Two Dreamers. Bunkai K Records heißt das Netlabel, bei dem diese fragilen elektroakustischen Popklänge erschienen sind. Gestoßen bin ich darauf durch das Netaudio-Magazin netlabelism.com. Falls ihr euch tiefer in die Netzmusik-Kulturszene eingraben wollt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. Dort gibt es regelmäßig Rezensionen, Compilations und auch Podcasts rund um die Netlabel-Szene. Die ist ja traditionell eher elektronisch beheimatet, heftet sich dann aber hin und wieder auch an den Pop an. Hier ein Beispiel dafür, Joel Hood mit Campanero. Yes. Campanero von Joel Hood aus Nordengland. Auch in dem verregneten, eher kühlen Norden des Landes können solche warmen Klänge entstehen. Die Download-Single gibt es seit Mitte September beim Bad Panda Records Kollektiv. Und dort erscheint ja bekanntlich Musik im Wochentakt. Eine Woche zuvor, also Anfang September, erschien dieser Track hier. Empty Eyes von den Plastic Flowers aus Griechenland. Time. experimentelle elektronische Klänge von Message, einem Musikerduo aus Athen. Murky Pash heißt das Stück und zu finden ist es bei Bad Panda Records. Apropos experimentelle elektronische Klänge, die erzeugt auch der Gestalter Dennis P. Powell, beziehungsweise dessen Sonifikationsmaschine. Stellt euch einen Laserstrahl vor, der rotierende Gegenstände scannt und das Ergebnis des Scanners in Töne verwandelt. Je nachdem, wie die Oberfläche des Objekts ist, kommen dabei immer andere Klänge und Melodien zustande. Und da sich die Gegenstände um die eigene Achse drehen, entsteht so, ihr ahnt es schon, Musik. Genau das macht das Instrument for the Sonification of Everyday Things. Hier das Ergebnis aus dem Präsentationsvideo von Gestalter und Künstler Dennis P. Powell. Von mehr oder weniger zufällig erzeugten Oberflächen-Scanner-Sounds kommen wir nun zu wohlkomponiertem Elektropop, den macht Stephen Smirney, aktuell auf seiner Way Back Home EP, die zufälligerweise auch noch einen gleichnamigen Track vorweisen kann, Way Back Home. For the show, and then I'm looking for one not to get a job. You see, Steven Smurney aus Italien kommt der Gute. Way Back Home heißt dieses Stück, genauso wie die passende EP dazu. Man kennt Smurney eigentlich aus dem Bad Panda Records Kollektiv. Diese EP erschien nun aber in Eigenregie. Bei Bandcamp hat er sie veröffentlicht und dort ist sie eben auch zu finden, die Way Back Home EP. 4 Stücke sind drauf und die seien euch wärmstens empfohlen, genauso wie der jetzt folgende Track, der nicht nur wunderbar ansetzt an zuvor gehörtes, sondern mit seiner Länge auch noch eine gewisse musikalische Eigenheit erzeugt. Aus Schweden kommen diese eindringlichen elektronischen Sounds. Wir hören Hestoperan aus dem schwedischen Uppsala mit And the Sun, And the Moon, And the World. Thank you. Das könnte meinetwegen auch noch 10 Minuten so weitergehen. And the Sun, and the Moon, and the World von Hestoperan alias Jonas Josefsson aus Schweden. Erschienen bei dem ebenfalls aus Schweden stammenden Netlabel 23 Seconds. Das war hier schon länger nicht mehr zu hören bei Frequency. Die Veröffentlichungsdichte des Labels hat auch etwas abgenommen. Trotzdem immer wieder ein Besuch wert, die Seiten des Labels. Fast 80 Alben sind dort mittlerweile zusammengekommen und fast alle stammen von schwedischen oder skandinavischen Bands. Und dort sind ja bekanntlich auch viele gitarrenlastige Bands unterwegs, was mich wunderbar zum letzten Song dieser Sendung überleiten lässt. Der hat zwar nichts mit Skandinavien zu tun, aber eben mit Gitarren. Die Band Cloud Kicker besteht zwar nur aus einer Person, Ben Sharp heißt er, aber dafür aus mindestens einer ganzen Handvoll am Computer generierten oder arrangierten Gitarren. Im virtuellen Zusammenspiel entsteht dann daraus ein wunderbar melodiöser Post-Rock. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Das solltet ihr jetzt nochmal ganz genau tun und zwar bei Cloud Kicker und Making Will Mad. Tschüss.